Hallo und herzlich willkommen beim Nerdfon, Ausgabe Nummer 79 am 1. Juli 2014. Ich bin Pascal Koschilkin und an der Leitung habe ich heute zwei Leute, und zwar Lenze und Partner. Grüßt euch. Hallo. Ja, ich habe zwei Leitungen in Skype. Einmal NO1 und NO2. Ich habe letzte Woche, vorletzte Woche war das, mit NO1 telefoniert. Also für euch zur Erklärung. Ich habe NO Lenze und NO Heidmann an der Leitung. Ist jetzt doof für mich als Moderator, dass ich jetzt zwei mit denselben Vornamen habe. Wir haben uns entschieden, NO Lenze ist heute NO1. NO ja, Heidmann. Hallo. NO Heidmann ist NO2. Ja, hallo. Und vielleicht würdet ihr euch gerne nochmal kurz selber vorstellen, so wer ihr seid, was ihr macht und was, warum wir heute so zusammensitzen, da kommen wir gleich, denke ich mal, zu. NO1, NO Lenze. Ja, ich bin NO Lenze, ich wohne in Berlin, bin hier Verleger für im Prinzip historische Berlin-Bücher, touristische Berlin-Bücher, betreibe hier so einen Bunker mit Ausstellungen und einem Gruselkabinett und mache noch Ehrenämter, ein Berlin-Museum betreiben und Veranstaltungen machen. Und wenn ich dann halt noch Zeit habe, einen Souvenirshop habe ich noch, wenn ich dann noch Zeit habe, dann fahre ich eben in irgendwelche Regionen der Welt, die mich gerade interessieren und gucke mir das an und mache die daheimgebliebenen neidisch mit Fotos und Facebook-Posts oder so. Und ja, so bringe ich den Tag rum. Das heißt, du fliegst da wirklich hin, du machst nicht Photoshop und packst dich hier in ein Krisengebiet und sagst, hier, ich bin jetzt da, ne? So wie letztens ja einer sagte, Mensch, das sieht ja toll aus, die Bilder, ne? Ja, ich habe schon überlegt, ich glaube, nächstes Mal mache ich echt einen Photoshop-Kurs, das ist billiger, dann bin ich auch eine Woche weg und dann Photoshop ich nur noch, das merkt eh kein Schwein. Okay, ja, da haben wir den Museumsbetreiber und Touristen-Nerd, wenn man es mal so nennt, den NO1 und der NO Heidmann. Ja, also ich komme aus Hamburg und ich bin tatsächlich studierter Journalist und arbeite mehr oder weniger in der Krisenkriegsberichterstattung. Mein hauptsächliches Gebiet war ja eigentlich der Nahe Osten. Und ja, bis ich NO1 kennengelernt habe und wir uns darüber einig wurden, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam jetzt diese Reise machen, worüber ich sehr dankbar war oder sehr dankbar bin. Ja, war ich jetzt das erste Mal im Nordirak mit in Kurdistan und Enno hatte mir im Vorfeld schon viel davon berichtet und war immer euphorisch, wenn er davon sprach. Und ja, inzwischen kann ich mich eigentlich nur seinen Worten anschließen. Also das hört sich ja wieder in manchen Ohren so an, so, oh, ich war mal eben im Nordirak und bin da mal hingeflogen. Also die Zuhörer vom vorletzten Nerdfon, die wissen schon ungefähr, worum es geht, aber andere abzuholen, also viele verbinden ja gerade so Nordirak oder generell das Land Irak in der Berichterstattung, Verknüpfung sofort. Oh, da wird gerade scharf geschossen. Ist das eine Region unserer Welt, wo ich jetzt freiwillig ohne Waffe im Nacken hinfliegen würde? Klar. Ich würde natürlich den sehr Vorsichtigen das nicht unbedingt als Reiseland empfehlen. Wobei ich halt die Erfahrung gemacht habe, es ist wirklich tiefer Frieden dort, auch wenn man Militär sieht, was bewaffnet ist. Da muss aber man das sehe ich auch in Deutschland. Also ich muss sagen, ich würde es jedem empfehlen. Ich wohne hier in Berlin und wenn ich hier nebenan an einer Kaserne vorbeifahre, stehen da bewaffnete Soldaten. Ist richtig. Kann ich mich anschließen. Und vor meinem Haus die Polizisten haben Maschinenpistolen und schusssichere Westen. Gut, ist natürlich ein anderes Bild als in Berlin, aber wir sind tatsächlich von Berlin über Istanbul nach Erbil geflogen und es ist ganz normal. Also man könnte es eigentlich fast vergleichen wie Beirut oder ich würde fast sagen so ein bisschen wie Istanbul, wenn man so ein bisschen das Militär auslässt oder die Peschmerga. Ansonsten ist dort gar nichts. Man kann, wenn man die Hitze verträgt, sich draußen aufhalten, ganz normal in Cafés gehen, man kann ganz normal über die Straßen laufen, man kann ganz normal sich Sehenswürdigkeiten anschauen, man kann ganz normal Restaurants besuchen. Nichts spricht dagegen, dass man sich dort ganz normal und frei bewegt. Also im Grunde ist das eine Kopfsache wahrscheinlich, ne? Weil viele durch die Berichterstattung in den Medien, die ja kommen wir ja gleich nochmal zu, warum, aber sehr spärlich stattfindet über dem, über, ja, die Region, wo ihr jetzt wart, also in der autonomen Region Kurdistan. Da ist ja eine sehr spärliche Berichterstattung. Und wenn man sucht, findet man ja viel darüber. Aber es steht halt nicht auf der Bild-Zeitung auf der ersten Seite, weil, warum steht sowas? Ich habe Kai Diekmann angeschrieben. Ich habe gesagt, Mensch, Kai, ich fliege rüber, gib mir Platz. Er hat leider nicht geantwortet. Das ist kein Spaß. Ich habe ihm wirklich Bescheid gesagt. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass man hier Kurdistan entweder mit Karl May assoziiert oder mit PKK oder so. Also entweder mit Fantasie oder mit komischem Kram. Oder man denkt da so in Richtung iranische Regierung oder so. Und dabei ist es halt ziemlich liberal da. Und was man halt dazu auch so ganz grundlegend wissen muss, also die autonome Region Kurdistan oder Südkurdistan oder Nordirak oder wie man es nennen mag, die haben halt ein ziemlich eigenes ja de facto Land da aufgebaut, zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie eigenes Militär, eigene Polizei und eigene Grenzübergänge haben. Und alles, was sich dahinter abspielt, ist halt so komplett anders als das, was im Irak los ist. Also Bagdad ist, glaube ich, das, was so die Leute hier sozusagen als das Klischee vom Irak wahrnehmen, also dieses Geballer und Bürgerkrieg und alles. Und das Selbstmordattentäter, zerbombte Autos auf der Straße. Da ist die Hölle los und da will man echt nicht sein. Also da will echt keine Sau sein, die nicht gerade da sein muss. Das ist echt schlimm für die Leute, die da wohnen. Und dann fährt man halt irgendwie 150 Kilometer nach Norden oder so nach Sulmania, wo wir waren, und sitzt halt auf der Achterbahn und macht Fotos vor Springbrunnen, die mit Lasern angeleuchtet werden, und denkt, man ist in Las Vegas. Und das war halt auch einer der Gründe, warum wir hingeflogen sind, um zu zeigen, Leute, guck mal, da drüben ist die Hölle los und wir haben hier als größte wichtige Entscheidung, nehme ich jetzt einen alkoholfreien Kaipi oder gönne ich mir ein Bier am Abend? Und dazwischen stehen halt irgendwelche Leute, die dafür sagen, dass diese magische Grenze entsteht. Und das ist halt, also ich denke, zum einen haben die ganzen Politiker und so im Nordirak wirklich über die letzten 10 Jahre so ganz vorsichtig und geschickt diplomatische Beziehungen aufgebaut und so weiter und so fort und erstmal ganz auf vorsichtig gemacht und erstmal was hinstellen und dann nach außen gehen, und zum anderen halt mit all diesem Kuddelmuddel drumrum, also der Bürgerkrieg in Syrien, im Iran eine Regierung, die man nicht haben will, darunter der Irak und nördlich davon so die Gebiete, wo halt die PKK ist, da kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, dass dazwischen so eine schöne Gegend ist. Also es ist halt schwierig zu erfassen. Und es gab zum Beispiel auch Berichte über den Deutschen Hof in Erbil, was so ein Biergarten ist. Und irgendwie der Titel, den ich dazu mal gesehen hatte, war so Schunkeln im Kriegsgebiet oder so. Und ich mir dachte, ey, Erbil war vor 20 Jahren Kriegsgebiet. Und seitdem ist es eine schöne Stadt. Also zum Teil wollen dann, scheint mir auch, also nicht jetzt akut, aber so in der Vergangenheit Journalisten, oder ich würde sie nicht richtig Journalisten nennen, so Journalistchen, die dann in den Nordirak fliegen, um zu sagen, boah, voll krass, ich war im Kriegsgebiet und haben da in der Sonne gelegen. Also so, sagen wir, die typischen Vorabendmagazine haben da zum Teil ein bisschen merkwürdig berichtet. Die richtigen Journalisten, die da sind, kennen das halt und sagen, schön, ich kann in Erbil entspannen und dann fahre ich halt ins richtige Einsatzgebiet und mache meine Berichte. Und dadurch denke ich, durch diese Kombination ist das Leuten hier einfach überhaupt gar kein Begriff. Was halt sehr schade ist, weil das eine unglaublich schöne Gegend ist und unglaublich friedlich, wie wir ja nachher auch erzählen werden. Und nur ein paar Bereiche an der Grenze, am Rand, da wird's richtig, richtig wild. Okay, das heißt, im Grunde ist das, ja, du hast es kurz angesprochen, die haben ein eigenes Militär, die Peschmerga, die haben auch eine eigene Währung, die haben auch eine eigene Regierung. Aber ich sag mal, so richtig ein eigenes Land ist es ja nicht, ne? Das ist immer noch Irak, ne? Das ist immer noch Bundesland vom Irak, genau. Okay, das heißt, da gibt es viele, die natürlich, da haben wir letztens auch schon mal darüber gesprochen, da ein Interesse daran haben, dass Kurdistan nicht unabhängig wird, und manche haben Interesse daran, dass es unabhängig wird in dem Bereich. Das heißt, ja, eigentlich müsste es ja total heiß hergehen, weil da gibt es ja Interesse, das Land irgendwie, ich sage es mal, besitzen zu wollen, wegen Erdölvorkommen. Es gibt nicht genügend Raffinerien, unser eigenes Land damit halt zu versorgen. Das heißt, eigentlich müsste es ja enorme Kämpfe geben, weil jeder das Land haben möchte, oder? Naja, also die einzigen, die da rumzicken, ist halt Bagdad, weil die sehen, wie ihnen halt das Geld flöten geht. Israel hat sich jetzt ja für eine Souveränität ausgesprochen, der, genau, französische Botschafter und so weiter. Da werden jetzt auch noch ein paar mehr Leute kommen. Heute ist ja auch der israelische Außenminister in Berlin und redet unter anderem mit Merkel. Da ist das auch ein Thema, weil Deutschland natürlich auch ein Nutznießer wäre von der Unabhängigkeit, weil eine deutsche Firma die Erdölpipeline betreibt, die zum Hafen in der Türkei geht, wo es Rohöl durchfließt und so weiter. Das heißt, ganz viele Leute würden, sagen wir, entweder das begrüßen, wenn es eigenständig ist, oder sagen wir mal, es dulden oder wie man das auch immer nennen mag. Okay. Und ich glaube, es sind verhältnismäßig wenig, die was dagegen haben und viele, die was von hätten, aber die meisten sind noch ganz vorsichtig, sich zu äußern. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Geschichte und auch an der Historie, wie sich der Islam gespaltet hat zwischen den Sunniten und den Schiiten. Das hat so ein kleines bisschen was damit zu tun. Und Enno, du hattest ja gerade schon erwähnt, dass natürlich die angrenzenden Länder eine nicht ganz unwesentliche Rolle dabei spielen, das Ganze zu verhindern beziehungsweise zu entschleunigen. Syrien ist ganz klar, Syrien liegt eigentlich fast am Boden, und dieses Dreiländerdreieck, Türkei, Syrien und der Nordirak, wo halt viele der Kurden leben, spielen eine nicht ganz unwesentliche Rolle dort im Nahostkonflikt, also in dem Syrien-Konflikt. Und auch in Bagdad spielt das Ganze auch eine Rolle. Denn die Kurden waren auch zu Zeiten Saddams mehr oder weniger geduldet als geliebt. Und das Ganze zieht sich jetzt durch wie ein roter Faden. Okay, das heißt, du hast angesprochen, die Länder drumherum, denen geht es ja nicht unbedingt besser, wie Syrien zum Beispiel. Hat das Auswirkungen auf die Selbstständigkeit? Das heißt, jetzt sehen wir natürlich, okay, man lässt jetzt die autonome Region Kurdistan so, ich sag mal, so ein bisschen Ruhe. Man lässt hier euch Achterbahn fahren, man kann hier Eis essen gehen, man kann im Deutschen Hof Fußball gucken und rundherum brennt es, das Ganze. Ist das böse Gedanken könnten da vielleicht, kommt mir gerade die Idee, könnte das Teil eines, ich sage mal, das hört sich fies an, eines Plans sein oder eines Konstruktes sein, dass man sagt, oh, das wäre doch eigentlich relativ clever, wenn, ich sage es mal, die ISIS jetzt in Irak, Bagdad richtig Rambazamba machen, dass der Malkik auf die Idee kommt, okay, super, dass Kurdistan uns jetzt unterstützt im Kampf gegen die ISIS in Bagdad, finden wir jetzt toll und als Geschenk geben wir euch halt euer Land und ihr könnt ihr selbst verwalten, bitteschön, ihr dürft euch abspalten vom Nordirak. Ist da irgendwas erkennbar, politische Scharmützel oder irgendwas, wo man sagt, oh, da ist doch bestimmt ein System hinter? Ich glaube, Maliki würde dem nie zustimmen, weil da einfach sein ganzes Geld weggeht. Und zum anderen muss man sagen, ist Maliki einfach ein dummer Arsch, der eh irgendwie nichts tun würde, was ihm nicht direkten Profit bringt. Also ich meine, so wie der anfängt, Volksgruppen zu unterdrücken und so, der ist ja, sagen wir, nur eine Nuance besser als Saddam, weil er sich nicht in Deutschland Giftgasraketen kauft oder so, aber wahrscheinlich auch nur, weil die Deutschen das nicht mehr so offen verkaufen wollen an den Irak. Und ansonsten wird er das wahrscheinlich auch noch machen. Also ich glaube, der wird lieber die Kurden wegbomben und das Öl nehmen, als irgendwas mit denen zu teilen. Nur ist er im Moment so geschwächt in seiner politischen und militärischen Lage, dass er nichts machen kann. Okay, das heißt, er kann nichts für oder gegen Kurdistan tun. Genau, weder noch. Zu den Kurden gibt es vielleicht noch eine Anmerkung aus Sicht der Türkei zum Beispiel. Der Ministerpräsident Erdogan hat sich ja im vergangenen Jahr, das muss wohl auch im März gewesen sein, das erste Mal mit dem mit Öcalan getroffen. Und es gab eine Vereinbarung, ein quasi in Anführungsstrichen Nicht-Angriffspakt oder Waffenstillstand zwischen der PKK und der Armee, der türkischen Armee. Und das war schon mal sehr bezeichnend für die Situation überhaupt im Nahen Osten. Bislang war die Frage, welche Rolle spielt die Türkei überhaupt im Syrien-Konflikt? Die Bundeswehr ist ja hinzugerufen worden und hat Patriot-Systeme an der türkisch-syrischen Grenze stationiert. Und es stand immer die Frage offen, welche Rolle spielt denn jetzt überhaupt die Türkei? Angeblich sollten ja immer Raketenangriffe beziehungsweise Granatangriffe auf türkischem Boden stattgefunden haben. in Anführungsstrichen, ich möchte da nichts heraufbeschwören, ja, ist das wohl so ein bisschen selbst installiert. Die Türkei spielt eine nicht ganz unwesentliche Rolle, denn der Syrien-Konflikt spielt für viele eine sehr wesentliche Rolle, unter anderem auch für die Kurden. Denn es ist für viele von denen eine Möglichkeit, eine Chance, sich im Bereich der Unabhängigkeit zu bewegen. Und wenn wir jetzt die Kurden nehmen, die halt wirklich in diesem Drei-Länder-Dreieck leben, ist die Möglichkeit, sich in eine Art Unabhängigkeit zu bewegen. Und da spielt Kurdistan, der Nordirak, eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Anfang, jetzt haben wir es 2014, 2012, 2013 hat es in der Region um Nordsyrien beziehungsweise an der Grenzregion um Syrien, Irak Feuergefechte gegeben, die sich aber inzwischen gelegt haben, die jetzt wieder aufflammen durch die ISIS. Also es sind viele, viele Gruppen dort beteiligt und die Chance, sich jetzt in die Unabhängigkeit zu bewegen, so wie es Enno schon gesagt hat, ist eine Chance für ein Volk, aber einige werden dort, naja, mit vorgehaltener Hand etwas wegschauen. Sie sind Nutznießer, weil dort einfach die Ressourcen, das Erdöl gefördert werden kann. Aber andererseits möchte man sich nicht in einen Konflikt stürzen, in eine Verpflichtung, die grundsätzlich zwischen den Sunniten und den Schiiten steht. Denn nach dem Abzug der amerikanischen Truppen beziehungsweise der Alliierten aus Bagdad ist der Irak eigentlich nur noch tiefer in ein Chaos gestürzt im Kampf zwischen den Sunniten und den Schiiten. Und da möchte man sich eigentlich nicht darin verpflichten, und auch die USA haben jetzt aktuell bekundet, sich nicht wieder aktiv dort in diesem Land zu engagieren. Man ist sehr vorsichtig, aber man weiß, die Ressourcen, die dort gefördert werden können, sind ja im Gegensatz zu anderen Flächen noch sehr unentschlossen und unerschlossen. Und wie er nur schon sagte, Israel ist mit eines der Nutznießer, die Türkei ist eines der Nutznießer. Und da kann man dann auch wieder zurückschauen, das, was ich eingangs sagte, mit den Gesprächen, die zwischen Erdogan und Öcalan stattgefunden haben. Warum wohl? Da hat sich die Lage hier, also ich sag mal, die Gesprächsgrundlage ein bisschen geändert, wie ich das verfolgt habe. Früher hatte man ja laut Erdogan ja ein Kurdenproblem und heute ist es ja ein Terrorproblem. So wird hier öffentlich darüber jetzt gesprochen. Da hat sich also auch irgendwas getan, weil die Kurden waren ja, so fasse ich jetzt auf, verbessert mich, aber die waren ja nicht so hoch angesehen in der Türkei. Das heißt, da hatte man ja ein Problem mit gehabt offensichtlich in der Türkei, was jetzt nicht mehr der Fall ist, komischerweise. Ja, also es gab... Nein, du? Genau, also es gab, ich glaube, ein Teil dazu hat beigetragen, also ich meine, abgesehen von vielen Entwicklungen innerhalb der Türkei und so, aber auch ein Teil war, dass die kurdische Regionalregierung halt auch angefangen hat zu vermitteln, auch eben in dem Inner-Türkei-Konflikt, weil natürlich irgendwie eine insgesamt, also eine Beruhigung der Region für alle von Nutzen ist. Und dadurch war eben guter Kontakt zwischen Masoud Barzani, also dem Präsidenten von einer autonomen Region Kurdistan, und Erdogan, weil die dann eben auf dieser Ebene immer mehr zusammenkam und weil es halt ein wirtschaftlich interessanter Handelspartner ist. Also das Handelsvolumen dazwischen liegt inzwischen bei ungefähr 5 Milliarden Dollar im Jahr, was man halt auch als Türkei nicht verachten will. Und dann denke ich, ist auch der Punkt, wenn man halt anfängt mit, sagen wir mal, anderen Kurden sozusagen in der Argumentation oder in der Wahrnehmung oder so, Freunde zu sein, dass es dann auch schlichtweg im eigenen Land bei den Hardlinern oder den besonders konservativen Leuten einfacher ist zu argumentieren, so also dieses Kurdenproblem, wie es hieß, so Stück für Stück quasi hintenrum aufzulösen, dass man sagt, guck mal, unsere Nachbarkurden sind ja gar nicht so schlimm und die bei uns im Land auch nicht. Ich denke, das ist auch für ihn gar nicht so einfach, dass man so ein unglaublich weites Feld hat zwischen sehr, sehr, sehr konservativen, aus meiner Sicht schwierigen Mitbewohnern sozusagen in der Türkei und dann so reformlüsternen Leuten, wie sie dann im Gezi-Park und so weiter waren. Und dann als Präsident halt natürlich auf seine Quote achten muss. Man sagt, hey, hier, zack, die Kurden sind unsere Freunde. Dann verliert man auf der einen Seite die Wähler. Und wenn man sagt, die Kurden sind doof, dann verliert man Handelspartner. Dass man dann eben über so verschlungene politische Wege sich da so nach und nach vorsichtig annähern muss. Denn in den letzten Jahren sind ja auch so diskriminierende Gesetze nach und nach gefallen in der Türkei, was von hier total verrückt klingt, zum Beispiel, dass der Buchstabe X verboten war, den man halt im Türkischen nicht wirklich braucht, im Kurdischen aber schon. Und also so ein Buchstabenverbot klingt ja aus unserer Sicht total wir, aber das sind ja Probleme, die es gab. Man sieht ja, dass sich das so langsam dann entspannt. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da wirklich das Problem als Politiker in der Türkei ist, diesen weiten politischen Bogen, den man in seiner Bevölkerung hat, irgendwie gleichmäßig zu bedienen und diese Annäherung auch ganz vorsichtig zu machen. Und dann eben auch, dass man früher sagt, wir haben ein Kurdenproblem mit dieser Minderheit von einem Drittel unserer Bevölkerung, was ich ja auch lustig finde. Also dann kann man ja hier auch anfangen, von der SPD-Minderheit zu reden oder der CDU-Minderheit. Das ist ja ein großer Anteil schon, ne? Ja, ja, es ist, also ich meine, es ist keine absolute Mehrheit, aber wenn ich hier anfange, halt von einer CDU-CSU-Minderheit zu reden, würden mich die Leute auch schräg angucken. Oder der Bayern- und NRW-Minderheit in der Bevölkerung oder so. Und dann eben, wenn man dann auch ganz klar separiert, ich meine, Terroristen mag niemand irgendwo auf der Welt, jetzt ist die Frage, wer ist wie Terrorist, aber sagen wir mal so eine ganz simple Definition, Leute, die Zivilisten töten. Wenn man dann sagt, pass auf, die wollen wir nicht, dann sagt jeder im Land, also egal ob er Kurde oder nicht Kurde, ist klar, die will keiner, niemand will von einer Bombe weggefegt werden, egal von wem die, egal warum kommt. Und das ist dann, denke ich, auch einfacher, wenn man sagt, wir haben kein Kurdenproblem, sondern wir haben ein Problem mit ein paar Leuten, die Terroristen sind und zufällig Kurden, genauso wie es halt türkische Terroristen gibt und Deutsche und ich weiß nicht was. Genau. Ich glaube damit, also ich meine, zum anderen, es sichert einem Wählerstimmen bei den Kurden, wo man ja denkt, Öcalan muss ja nicht der tollste Mensch der Welt sein, Erdogan muss ja nicht der tollste Mensch der Welt sein, um sich die Stimmen der Kurden zu sichern. Aber wenn er weniger diskriminiert oder dafür sorgt, dass die Diskriminierung, die gesetzliche und so weniger wird als vorher, dann ist er natürlich schon mal ein besserer Freund. Also ein Drittel und, das muss der man Bevölkerung ja auch sehen, ist ja viel. Einfach. Also wenn er jetzt ein Drittel der Bevölkerung, ich sag mal so adressiert, politisch adressiert, indem er jetzt das damalige Kurdenproblem aufhebt und da und daraus jetzt die kurdische Bevölkerung, die ja, wie du sagst, ein Drittel der Bevölkerung in diesem Teil ja ausmacht, hat natürlich eine enorme Bevölkerungsgruppe, die er jetzt aktivieren kann für sich, für seinen Wahlkampf natürlich, ne? Also, ja, genau. Nur muss er, denke ich, oder beziehungsweise ich sehe gerade, es sind ungefähr 20% Kurden laut den offiziellen Zahlen. Ich hatte mal aber auch 30 gelesen, je nachdem, wie man es jetzt genau rechnet, aber auch 20% ist also eine große Menge. Das ist viel. Aber ich denke, genau da ist halt das Problem. Man muss darauf achten, dass man sich seine anderen Wähler ja nicht vergrault. Genau, seine Stammwählerschaft, genau. Also genau. Es ist schon ein politisches Problem, also, ne? Ja. Auch. Ich sehe das genauso und ich du bist mir jetzt zuvor gekommen, Enno. Genau, das will ich jetzt auch aufgreifen. Denn es war bislang, also bis 2013, bis zu dem Gespräch zwischen Erdogan und Öcalan, unmöglich und undenkbar, dass sich beide Politiker treffen und ein Abkommen beschließen, worin halt hervorgeht, dass eine Art Waffenstillstand herrscht. Und letzten Endes, aktuell ist in den Medien, dass Erdogan halt als Präsident kandidieren möchte, was ihm noch mehr Macht verleiht. Und es ist natürlich ein reines Politikum, wie bekomme ich Wähler, wie bekomme ich Stimmen, indem ich natürlich auch die Leute, meinen Feind zum Freund mache. Und die Lage innerhalb, also was ist wichtiger für einen Politiker, die Innenpolitik oder die Außenpolitik? Und das ist natürlich erst grundsätzlich die Innenpolitik, die Wogen zu glätten, die Machtstruktur auszuweiten und auszudehnen und mein Volk, ich will jetzt nicht sagen gefügig machen, aber zumindestens um Wähler zu buhlen. Und das schafft er einfach, indem er sagt, wir möchten einfach ein Friedensabkommen mit den Kurden schaffen. Wir möchten die Fehde zu Boden legen und an einen Tisch sitzen. Und das hat er geschafft, indem er zumindestens Also ich war verwundert, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, das ist einfach, das ist nicht möglich. Es war aber möglich. Und genau das trägt sich auch über die Grenzen hinaus. Und aktuell, wenn wir jetzt nochmal die Transferleistung nach Syrien rüberbringen, denn Syrien ist auch nicht ganz unwesentlich, denn Syrien, die Türkei und der Irak, die stehen in unmittelbarer Verbindung zueinander. Natürlich auch der Libanon und Israel. Aber aktuell kämpfen, das sind so die großen Fronten, das ist die Al-Nusra-Front, das sind die Kurden, das ist die Hisbollah, das sind die Salafisten, das sind die ehemals Oppositionstruppen, das sind die Regierungstruppen von Bashar al-Assad, das ist die Al-Qaida und das ist aktuell die ISIS. Und wer ist jetzt der kleinere Feind? Und aktuell, wenn wir jetzt die Konstellation nochmal sehen, ist der kleinere Feind sind die Kurden. Weil wir einfach die Kurden auch zusammenbringen können und an einen Tisch bringen können und sagen, pass auf, ihr habt jetzt folgende Möglichkeit. Ihr habt die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, euer autonomes Gebiet unabhängig zu machen. Aber dafür zieht ihr euch aus dem und dem Gebiet zurück. So sehe ich das momentan. Okay. Was ist denn der... Ihr wart ja da vor Ort unterwegs. Ihr wart ja im Gebiet unterwegs und habt ja mit vielen Leuten gesprochen, wie ich ja mit NO1 letztens ja gesprochen habe, per Telefon. Ihr habt ja auch mit der Bevölkerung auch gesprochen. Habt ihr da so ein Gefühl bekommen, was die eigentlich möchten? Ich sag mal, also andersrum, lebt es sich für die gerade irgendwie so unkomfortabel, dass sie sich eigentlich entscheiden müssten für irgendetwas? Oder würden viele sich wünschen, lass es doch so bleiben, wie es jetzt ist? Ist ja auch nicht so schlecht. Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen für die Bevölkerung gerade, wo man sagt, eigentlich sollten die sich selber mal ein bisschen auch entscheiden und darauf hindrängen, dass sie jetzt entweder komplett autonom, also wirklich eigenständiges Land werden, sich abspalten oder vielleicht ein anderes Land anschließen? Was ist so die Erfahrung mit der Bevölkerung da vor Ort? Was wünscht sich der Kurde auf der Straße, sage ich jetzt mal, mit dem ihr so gesprochen habt. Enno? Ja, die wünschen sich. Ich würde sagen, zum einen halt, dass ihr Land weiter so wächst wie bisher. Also ich meine, die sind extrem im Umbruch gerade. Die sind halt seit 10, 20 Jahren, eher seit 10 Jahren dabei, das Land aufzubauen. Und man sieht halt, dass das noch ein Kuddelmuddel ist zwischen alten und neuen Häusern und so. Aber da sagt man halt weiter, das läuft doch gerade gut. Und zum Beispiel mit den ganzen Nachbarländern und da so, da eigentlich haben sie mit allen Jahren ein brauchbar gutes Verhältnis geschaffen, meist über wirtschaftliche Beziehungen. Und mir schien, dass, also wenn wir mit denen gesprochen haben und gesagt haben, hey, hier ISIS steht vor der Tür, wie sieht's aus? Und die waren alle schon besorgt und gesagt, klar, das ist irgendwie, ne, ist scheiße. Aber wir haben eine echt gute Armee und die kloppen die schon weg. Und also so zwischen... Also schon besorgt, aber mir schien halt nicht in Panik, so nach dem Motto, ich packe meinen Kram, ich muss hier raus, hier bricht alles zusammen, sondern nach dem Motto, das ist eine Riesenherausforderung, aber wir können die stemmen. Also das war so vom Gefühl her, würde ich das meinen. Eher sowas wie so eine Aufbruchstimmung oder so, das ist jetzt die finale Sache und dann können wir auch in Richtung Unabhängigkeit, was halt ein wichtiges Thema gerade ist. Also so kam es mir vor, dass die also sehr zuversichtlich sind, dass sie gut aus dieser Situation rauskommen, dass es aber halt ein harter Kampf wird. Okay. Genau. Die Unabhängigkeit ist für viele momentan das primäre Thema, was Innen- und Außenpolitik bei denen auch in den Medien bestimmt. Die Unabhängigkeit ist für die Menschen dort, für die Kurden, eines der wirklich ja manifestierten Themen und das hört man immer wieder auch zwischen den Zeilen, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, die Peschmerga, ich konnte es am Anfang auch nicht verstehen, als du immer wieder in Berlin bei unserem ersten Gespräch gesagt hast, ja, das sind Leute, die lächeln immer. Wir haben es immer wieder live gesehen und erlebt und ich bin heute noch fasziniert davon. Man trifft die Peschmerga und die sind immer wieder freundlich, die sind gut gelaunt, die sind mit dem Herzen und mit dem Kopf dabei. Und das ist das, was auch die Bevölkerung spürt und worauf sie sich berufen. Und was sind die Peschmerga, kurz mal ein kleiner Einwurf, so für die Hörer, die jetzt nicht so unbedingt so ein Thema sind. Der Begriff wird hier oft verwendet, aber es erklärt keiner so richtig. Also die Peschmerga sind, das sind bewaffnete Truppen. Man kann sie heute eigentlich ja, die Armee des, des. Ja, es ist ganz offiziell die Armee der autonomen Region Kurdistan. Und die heißt nur Peschmerga. Ist sie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und sie sind auch in viele, viele Kämpfe verwickelt worden. Ich habe dazu auf meinem Blog ein bisschen was geschrieben. Plagen natürlich auch direkt, klar. Die Leute, die verlassen sich da drauf. Und sie sind stolz auf ihre Jungs und auf ihre Mädels in Uniform. Und das spürt man auch immer wieder auf der Straße. So wie du es gerade schon sagst, Enno, die Angst spürt man auf gar keinen Fall. Also man wird nicht durch die Bevölkerung beunruhigt als Gast. Ich weiß nicht, wie man das jetzt verdeutlichen kann. Als Beispiel, wenn du jetzt Gast wärst in Gaza. In Gaza würdest du andere O-Töne hören als jetzt dort in der Region, wo wir waren. Und das spürst du einfach. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Kein Thema, aber aus dem Grunde habt ihr ja dann auch die Peschmerga besucht und ihr wurdet von denen freundlich empfangen mit netten, freundlichen Soldaten. Man kennt das ja auch anders aus anderen Gebieten, das wissen wir ja auch, dass man anders empfangen wird, aber so im Grunde hat mir ja auch im ersten Interview Enno Lenze ja auch schon gesagt, ach, das sind total nett und wir waren erstaunt, dass die uns alles sagen und alles zeigen, wo ihre Stellungen sind, weil klar, die Peschmerga, also die im Tod ins Auge sehen, ich habe gerade nachgegoogelt, diese Soldaten, die sind natürlich sehr kampferfahren und kampferprobt und das ist ja auch richtig so, das heißt, die verteidigen ja gerade ihre eigene Region ja auch gegen die ISIS derzeit, das heißt, teilweise sind die auch schon mal vielleicht in Kampfhandlungen verwickelt, aber trotzdem sind die so offen und berichten euch, wir sind gerade da, wir haben dort eine Stellung, da steht ein Schützenpanzer, da steht eine Artillerie von uns, ein M56 zum Beispiel. Da sind die recht informationsfreudig darüber, oder? Ist doch eigentlich erstaunlich, oder? Also, da muss ich dazu sagen, ich habe mit meiner Vergangenheit als ehemaliger Soldat, also ich war 14 Jahre bei der Bundeswehr, so etwas habe ich also in keiner Weise bisher wieder erlebt. Sei es bei der Bundeswehr, sei es bei der libanesischen Armee, sei es in Kosovo, sei es in Afrika. Ich habe so eine Offenheit, ich hab das einfach nicht für ernst nehmen können, als erste Mal ein General sehr offen uns gegenüber im Interview über taktische Vorgehensweisen, über Stellung und so weiter gesprochen hat. Und er auch nach mehrfachen Nachfragen von Enno auch gesagt hat, das können Sie gern verwenden. Und ich war sprachlos. Also diese Offenheit zeigt mir auch, dass diese Menschen transparent sind. Sie möchten halt einfach, das ist auch, ich glaube, ein Teil ihrer Kultur. Sie möchten einfach in ihrer Entwicklungsphase, in den Weg der Unabhängigkeit der Welt zeigen, pass auf, wir machen Folgendes. Wir möchten unser Land, unser Gebiet autonom halten. Wir möchten uns selbstständig machen. Wir möchten anerkannt werden, international. Und wir tun alles dafür. Und wir führen keinen Krieg. Wir wollen nichts, keine Flächen erobern, sondern wir möchten einfach nur unser Gebiet in Anführungsstrichen sauber halten. Und hier kommen keine ISIS-Truppen rein, hier kommt auch kein anderer rein. Das ist einfach Kurdengebiet. Und das ist eine Sache, die mich fasziniert hat, auch mit welchem Herz, mit wie viel Herz sie kämpfen und leben. Das hat's also in meiner beruflichen Erfahrung als Journalist und als Soldat, das habe ich noch nie erlebt. Krass. Also die Situation war die, wir standen vor dieser Karte, also nicht in einem Showroom irgendwie im Pressezentrum, sondern halt im provisorischen Büro vom General, was er halt dichter an der Front hatte, was ich da auch so spannend finde. Wenn Krieg ist, gehen die halt nach vorne. Und hat dann angefangen, uns was zu zeigen mit dem Dolmetscher und dann noch einen Offizier geholt, der gerade irgendwie an dem Tag im Einsatz war und sagt, hier, komm mal her, wie ist denn jetzt das genau? Wart ihr da oder da? Also, und hat sich nochmal quasi also den topaktuellen Stand, aber vorlaufender Kamera geben lassen, damit er halt ganz exakt sagen kann, was gerade los ist. Und das ist halt schon sehr ungewohnt. Spricht für eine Verteidigung und keinen Angriff, ne? Ja, definitiv. Okay, interessant. Aber ihr habt es gerade auch bei beide nochmal unabhängig voneinander öfters angesprochen, die möchten mehr Unabhängigkeit. Ich sage es mal so einfach formuliert, wie unabhängiger kann ich denn noch sein? Ich habe eine eigene Regierung, du sagst es letztens, Enno, die wurde ja so demokratisch gewählt. Man hat eine eigene Währung, man hat sein eigenes Land, vielleicht sogar mit Grenzen. Man hat seine eigenen Peschmerga-Truppen, seine eigene Armee. Wie unabhängiger kann ich denn noch sein oder möchte ich sein? Eigene Pässe, eigene UN-Sitze. Alles klar. Ganz also, einfach. Okay. Fertig. Ganz okay. Einfach, die Sachen fehlen. Sobald es einen eigenen Pass gibt, ist alles gut, denke ich. Und natürlich, was man nicht bedenken, übersehen darf, was der Hauptpunkt war, das Geld. Bisher war es so, dass von dem, was an Erdöl verkauft wurde aus den kurdischen Regionen, 83% nach Bagdad ging und 17% in Kurdistan bleiben sollten. Die Zahlungen waren schlechter als Apple, das ist ja. Ja, es waren auch sehr unregelmäßige Zahlungen von Bagdad Richtung Kurdistan, um es mal sehr freundlich auszudrücken. Das war irgendwie so eine Zahlungsmoral wie bei Mietnomaden oder so. Und dementsprechend haben die jetzt hier angefangen, selber ihr Öl zu verkaufen. Die ersten Sachen sind per Tanker nach Aschkelon gegangen und dann halt nach Israel verkauft worden. Und da kann ich auch verstehen, dass man sagt, ey, wisst ihr, wir nehmen jetzt 100%, machen eigene Pässe und ihr versinkt mal schön im Chaos. Und halt gerade, weil mit Maliki ein Premierminister dann auch kam, im Irak, der gar nicht versucht hat, das zu einen. Also schlau wäre es ja gewesen zu sagen, okay, Leute, Saddam war ein Arsch, das wissen wir alle, gut, dass er tot ist. Und jetzt lass mal sehen, wie wir hier Sunniten, ne, Schiiten und so weiter und die kurdischen Regionen und alles unter einen Hut kriegen und zusammen die paar Deppen, die wir noch im Land haben, irgendwie kalt machen. Und stattdessen hat er gesagt, voll geil, statt dass die einen die anderen unterdrücken jetzt die anderen die einen und wir zocken oben die Kurden schön ab und finanzieren das. Und dass das halt irgendwie, sagen wir, nicht zu mehr Einigung führt, sondern dass sie sagen, auch wisst ihr, dann verkaufen wir das Öl erst recht selber. Das kann man dann halt auch irgendwie verstehen. Und eben die Sache, also ich glaube, wenn Maliki jetzt so ein Mensch gewesen wäre, der alles geeint hätte und so, dann würde die Sache vielleicht auch anders laufen. Aber wenn man sich so in 10, 20 Jahren so ein eigenes Zeug aufgebaut hat, also so ein Fastland, wo man Sicherheit vor allem hat und eine Zukunft und so weiter, und dann ist es immer bedroht von diesem Deppen in Bagdad, der formal noch der Präsident von einem ist, dann denke ich, hat man halt deutlich eher Sorge drum, dass nochmal was passiert und eben formalrechtlich sozusagen korrekt. Also wenn jetzt man innerhalb seines eigenen Landes was macht, also wenn jetzt irgendwie Maliki in Kurdistan einmarschieren würde oder so, dann wäre das, kenne mich da jetzt im Detail nicht mit dem Recht aus, aber ich würde vermuten, es wäre okay, weil er ja innerhalb seines Landes operiert. Und in dem Moment, wo man halt dann sagt, nee, wir sind ein eigenes Land, dann kann man sich auch ganz gut, also auch über so UN-rechtliche Sachen und Ähnliches versuchen, dagegen zu wehren, was man bisher halt nicht hat. Und deswegen denke ich, ist das halt der Grund, warum man unbedingt diese ganz, also noch diesen letzten Schritt will, also noch diese letzten 5-10% sozusagen, wo man einfach sagen kann, so und Ende. Das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn man irgendwie im Gartenhaus bei Mutti wohnt und im Prinzip ist man relativ eigenständig, aber Mutti guckt halt immer noch rüber und nervt und dann sagt man so, ich ziehe ins Nachbarhaus und Ende Gelände, da kann ich machen, was ich will. Mhm. Und das ist halt so das letzte Stück, was da fehlt. Und die Kurden, da haben wir letztens auch nochmal darüber gesprochen, zur Erinnerung, also die in Kurdistan leben, die haben natürlich einen irakischen Pass, ne? Ja. Das heißt, die werden immer und überall, auch im Ausland, natürlich nicht als Kurden, sondern als Iraker natürlich gesehen und auch so behandelt rein rechtlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Mit allen Einreisebestimmungen und Ausfuhrbestimmungen, die es so für bestimmte Sachen gibt, die man so als Iraker so, die Nachteile, die man dann mit sich ziehen muss, weil das Land Maliki so seltsam regiert, wie du es sagst, die Länder nicht eint, sondern eher entzweit, also die Völker, und dass dann andere Länder, wie zum Beispiel ich sag mal auch Regionen wie Europa, gewisse Embargo-Listen führen, dass gewisse Sachen aus Irak nicht oder in Irak nicht exportiert werden dürfen, da haben die natürlich in Kurdistan auch das Problem mit, ne? Riesenproblem. Also die kurdischen Leute haben zum Beispiel die brauchten Schutzwesten, also schusssichere Westen fürs Militär und so weiter, wo man sagen kann, das ist sehr verständlich und eigentlich sollte man die ihnen auch geben. Und da war halt die Sache, da gab es, ich glaube, ein Embargo war es nicht, aber sagen wir sehr strenge Auflagen, weil Dual-Use-Güter und so weiter und Ende vom Lied war, dass die kurdischen Truppen sozusagen vorm Schutz vor den irakischen Truppen keine schusssicheren Westen bekommen haben, weil die irakischen Truppen die nicht haben sollen. Also das ist so ein totaler Formal-Bullshit, aber ist halt so. Und wir hatten auch die lustige Sache, ein Freund von uns da in Kurdistan hatte uns die Tage die Story erzählt, er ist in die USA geflogen und die haben gesagt, ein Iraker, so bitte dreimal ausziehen und fünfmal röntgen. Genau. Dann hat er gesagt, Leute, guck mal, wo ich herkomme. Ich bin doch Kurde. Und dann haben die gesagt, ach, ein Kurde, sei gegrüßt, komm rein. Und also das war sehr merkwürdig zu sehen, was das für eine andere Behandlung auf einmal war. Aber hat gesagt, das kann man verstehen, gefreut, ja. Genau, dass man da, also dieser, der gerade zuständige Beamte, den Unterschied offensichtlich schon kannte. Mhm. Und da glaube ich, wenn man dann eben den entsprechenden Pass hätte, dann würde einen das so richtig freuen. Okay, das heißt, die Unabhängigkeit will man haben, indem man sich von einem Land befreit, mit dem man sich selbst nicht identifizieren kann und nicht verglichen werden möchte und eigentlich nicht zugehören möchte. Zu dieser komischen Bande will man nicht. Okay. Genau. Mhm. Es hat ja auch einen sehr, sehr langen historischen Hintergrund. Wenn ein Volk XY über Jahrhunderte verfolgt und nicht geliebt wurde, die Möglichkeit geschaffen hat, in die Unabhängigkeit zu gehen, wie es jetzt dort in Nordirak mit den Kurden ist, dann muss man denen auch die Möglichkeit zugestehen. Wir leben heute im 21. Jahrhundert, wir leben nicht mehr im Mittelalter. Und das, was Enno und ich, was wir gesehen haben in diesem Land, was in den letzten Jahren eigentlich erst erschaffen wurde, da muss man wirklich Respekt zollen vor den Mitteln und Möglichkeiten und vor der Liebe zu ihrer Kultur, dass man denen nicht einfach die Tür vor der Nase zuschlägt und sagt, nein, ihr seid Kurden, euch gestehen wir das nicht zu. Wir bewegen uns da in einer Sphäre, die wir ja nun schon seit vielen Jahren, seit 1949 in Israel haben, zwischen den Israelis, zwischen den Juden und den Palästinensern. Und ich habe Angst davor, dass wir im Prinzip nichts anderes produzieren und ein weiteres Potenzial aufbauen, was eine Never-Ending-Story quasi produziert. Und man muss auch mal einfach ein politisches Zeichen setzen und sagen, warum eigentlich auch nicht? Was spricht denn dagegen? Ich habe jetzt schon mehrfach mich mit Leuten darüber unterhalten und überlegt, was würde denn dafür sprechen, beziehungsweise was würde dagegen sprechen? Und ich habe kein Gegenargument gefunden. Es gibt, glaube ich, keins. Enno, weißt du ein Gegenargument? Ja, Maliki würde heulen, aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Also, und nochmal ganz kurz zum Vergleich mit Israel und Palästina, wo ich denke, als ich in Israel und Palästina war, da ich halt gemerkt, dieser Konflikt, klar, das weiß jeder, der ist so tief verwurzelt, wenn man mit einzelnen Leuten auf der Straße spricht, sagt jeder Einzelne, ich will diesen scheiß Konflikt auch nicht, aber eigentlich jeder hat Verwandte, Bekannte oder so, die irgendwie in diesem Israel-Palästina-Konflikt gestorben sind, verletzt wurden, irgendwas, also sitzt richtig, richtig tief, logisch. In Kurdistan und Irak ist es bisher so, zumindest die Leute, die ich so getroffen und gesprochen habe, die sagen, hey, wir Irakis haben nichts gegen die Kurden haben nichts gegen die Irakis, die haben was gegen die Regierung oder so. Aber die Menschen auf der Straße, die haben kein Problem miteinander. Deswegen halt die Sache, wenn man das jetzt quasi getrennt kriegt, dann bleibt das so. Aber man muss ja quasi nicht noch eine Situation schaffen, wo sich wirklich das Volk gegenseitig hasst. Weil im Moment ist es so, man kann prima aus Bagdad nach Erbil kommen und Urlaub machen und keiner auf der Straße macht einen blöd an oder so, weil man Irakis. Also auf der Ebene läuft das alles, das ist wirklich eine Ebene höher, dass halt man die jeweilige Regierung nicht mag. Und da denke ich, solange das auf dem Niveau ist, sind es auch noch sehr, sehr gute Voraussetzungen, weil man dann nicht später diesen Krieg zwischen den Leuten hat, sondern dann ist das sauber getrennt und man hat eine heulende Regierung und das ist völlig okay. Aber man macht kein Riesenproblem aus der Situation, die bisher auf Bevölkerungsebene noch friedlich ist. Gut, ich trenne jetzt ein bisschen zwischen den irakischen Kurden, den syrischen Kurden und den türkischen Kurden. Ja. Denn das ist ja auch nochmal so ein der Kurde sieht sich selbst als Kurde. Er unterscheidet jetzt nicht zwischen Iraki, Syrer oder Türke. Das meine ich jetzt eigentlich damit. Dass eine Fläche autonom wird, anerkannt, international einen Status erhält, wo sich auch alle anderen damit zufrieden geben können und sagen können, hey, du hast die Wahl, du kannst jetzt von der Türkei, du kannst in den Irak gehen, du hast dort dein Land, du bekommst einen Pass und du bist autonom, du bist international anerkannt. Und das ist halt einfach ein Zeichen, da leben wir im 21. Jahrhundert. Warum sollten wir einfach nicht die Möglichkeit haben, die Hand zu reichen und zu sagen, bitte. Okay. Nur mal so eine fixe Idee, die mir gerade so kommt beim Zuhören. Was ist denn, wenn, ich sag's mal, wenn die Völker untereinander keine allzu großen Probleme haben, also sich nicht wirklich aktiv bekämpfen wollen, also die Völker untereinander aus dem Irak und Kurdistan, der eine mag eigentlich den anderen und die haben eigentlich nur was gegen die Regierung, wie Enno Lenz ja gesagt hat. Warum? Ja gut, das ist wahrscheinlich schwer zu erklären, aber wäre es nicht denkbar, dass die Völker sich vielleicht vereinigen und sich auf die kurdische Seite schlagen und sagen, Mensch, bei euch im Kurdistan läuft ja alles so super, anscheinend habt ihr die richtige Regierung, warum nehmt ihr nicht auch die gesamte irakische Regierung ein und wir vergessen das mal mit dem Irak und machen jetzt den ganzen Irak zu Kurdistan. Der Name Irak ist ja eh verbrannt, jetzt sage ich jetzt mal, ne? Der Name ist eh hinüber. Der kann sich nicht mehr sauber waschen. Das ist sehr theoretisch natürlich. Zwei, drei Probleme. Das eine ist, ich bin mir nicht sicher, ob die, sagen wir mal, so ganz eigennützig, ob man, wenn man gerade sich da sein schönes Kurdistan aufgebaut hat, ob man sich dann den Irak ans Bein binden will, weil die Probleme werden ja nicht weniger. Mhm. Und zum anderen die lustige Sache, der irakische Präsident, also nicht der Premierminister, der Foldeb Maliki, sondern der Präsident, der aber weniger Macht hat, also in dem Konstrukt einfach, das ist der Herr Talibani, der ist Kurde, und zwar also aus der autonomen Region Kurdistan und dort in der kurdischen Partei PUK. Das heißt, der Präsident vom Irak ist tatsächlich einer aus Kurdistan. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache daran. Das Problem ist, man bräuchte halt einen Premierminister, weil der quasi die ganze Macht hat, also von dem Konstrukt her da. Okay. War ja nur so eine Idee von mir, wo sie so fix so, ne? Ich glaube, man würde freundlich drum rumschwurbeln, um sich das nicht ans Bein zu binden. Das ist so, wie wenn man sagt, schön, dass du auf die Kirmes gehst, nimmst du deinen kleinen Bruder mit. Okay. Das war eine ganz tolle Idee. Aber nein. Ich habe noch Wurst im Auto, wir sehen uns gleich oder so. Ein totes Pferd reitet man nicht. Ich glaube, das will man einfach nicht. Man müsste es nur freundlich verpacken. Okay. Was na, nichts ganz anderes, aber so, das haben wir noch gar nicht besprochen. Da hat der Enno, NO2, Enno Heidmann auch drüber geblockt, auch ein paar Bilder veröffentlicht, die man muss natürlich auch schon ein bisschen kritisch ein paar Sachen hinterfragen. Er hat ein paar Bilder geblockt über das Thema Flüchtlingscamps. Es gibt ja Flüchtlingscamps in Kurdistan, aber von wahrscheinlich Kurden aus Syrien. Die hast du besucht und hast auch darüber berichtet, hast mit denen gesprochen. Okay. Es sind nicht nur Kurden, da sind auch Araber und so weiter und auch Turkmen und Assyrer, allerdings wenige, weil natürlich so geografisch bedingt die Leute aus den Kurdengebieten dahin kommen und die Leute aus den arabischen Gegenden wahrscheinlich nach Jordanien oder so in der Richtung. Aber grundsätzlich sind das keine reinen Kurdencamps. Also es gibt halt zwei Arten von Camps derzeit in der autonomen Region Kurdistan. Das eine sind halt syrischen Flüchtlingscamps, wo die Leute zum Teil auch schon seit Jahren sind. Und zum anderen gibt es diese IDP-Camps, also Internally Displaced People, also landesinterne Flüchtlinge, wo jetzt neu die Iraker ankommen. Okay, das heißt, und die Iraker suchen Schutz in Kurdistan? Zu Hunderttausenden. Also richtig, richtig große Mengen, ja. Die haben wirklich Flüchtlinge, die sie da in unglaublichen Mengen beherbergen müssen. Enno Heidmann hat da ja auch schöne Filmaufnahmen gemacht, wie wir da waren in einem Camp, was sie in wenigen Tagen für 1600 Leute so aus dem Boden gestampft haben und wo dann diese Planierfahrzeuge gerade unterwegs waren für so... Ja, das habe ich gesehen. Beeindruckend. 1000 Leute gerade planieren. Genau, das war ein irakisches IDP-Camp. Beeindruckend, ja. Mhm. Das war wirklich, also, das heißt, die haben sich auch dem natürlich jetzt unterworfen und sagen, komm, wir nehmen auch Flüchtlinge auf. Klar, die werden unterstützt wahrscheinlich. Ich sehe hier von den Vereinten Nationen, UNHCR-Zelte sehe ich hier natürlich. Ja. Ja, okay. Die hilfreichsten Menschen der Welt. Also, wenn du die Taz von heute aufschlägst, auf der Titelseite steht, auf der Flucht aus dem Kalifat. Dschihadisten rufen islamischen Staat aus und ernennen ihren Führer zum Nachfolger des Propheten. Und jetzt kommt es, 650.000 Menschen fliehen vor den Kämpfen nach Kurdistan. Also Das ist das nochmal, was Enno gerade gesagt hat. Das sind nicht nur 100.000, das sind Hunderttausend. Das ist unfassbar, wenn man überlegt, dass Kurdistan, Enno, wie groß? Halb so groß wie Niedersachsen. So groß wie Niedersachsen und ungefähr 4,5 Millionen Einwohner. Und wenn man dann überlegt, Deutschland ist leider an seine Leistungsgrenzen gestoßen mit 5000 Kontingentflüchtlingen. Mehr können wir uns nicht leisten, das haben wir lang und breit gehört. Und dann sagen die, ja gut, zu den 600.000 syrischen Flüchtlingen können wir auch noch mal eben eine 500.000 irakische nehmen. Das ist zwar scheiße, aber sonst kümmert sich ja keiner drum. Das muss man also nicht diese mal vorstellen. Sind, ja, da hat man halt, also sagen wir, verglichen mit Deutschland, das wäre so, wenn wir ungefähr 15 Millionen Flüchtlinge aufnehmen oder wenn wir jetzt ganz NRW nur Flüchtlinge hätten, das wäre ungefähr die Größenordnung. Also das ist tatsächlich so und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie vor allen Dingen die arabische Kultur miteinander gerade in solchen Situationen miteinander umgeht. Als Beispiel jetzt Transferleistung Kurdistan, das was Enno gerade sagt, man nehme das kleine Land, den Libanon mit 4,4 Millionen Einwohnern, die haben inzwischen über 2 Millionen, also quasi die Hälfte ihrer eigenen Bevölkerung an Flüchtlingen aufgenommen aus Syrien und die eigenen oder die alten in Anführungsstrichen Flüchtlinge aus Palästina und das ist unvorstellbar, dass wir uns heute als Mitteleuropäer, nicht nur Deutschland, es zählt Frankreich, Italien, es zählen alle EU-Länder dazu, mit welcher Scheu wir uns davor sträuben, Menschen aufzunehmen, die hilfsbedürftig sind. Und solche Regionen wie vor allen Dingen jetzt gerade Kurdistan, weil wir es besucht haben, die selbst in vielen Landstrichen erstmal Infrastruktur schaffen müssen, um diese Flüchtlinge aufzunehmen, die machen's. Und die gehen mit einer ja Sorgfalt vor, kümmern sich um die Menschen, dass ich teilweise gedacht habe, wow, das sucht seinesgleichen. Also jetzt allgemein in der arabischen Kultur gesehen. Da flüchten ja ganze Familien, ganze Völker komplett, ne? Wie ich das gesehen habe. Also ja. Auch mit Kindern, von alten Leuten, die hinten drüber tragen, bis zu den Kindern, die noch nicht in der Schule sind. Interessant ist zum Beispiel eines, wir hatten ein Flüchtlingscamp, das etwas älter war, besucht. Und da war die Frage an den Camp, an den Campleiter, können die Leute denn einfach für sich selbst auch sorgen oder werden die jetzt grundsätzlich und ausschließlich über euch unterstützt und finanziert? Nein. Die haben also schon die Möglichkeit, aus dem Lager herauszugehen und dann dort zu schauen, ob sie Arbeit finden und ihre eigene Familie und sich selbst so ein bisschen zusätzlich zu versorgen. Das wäre hier unvorstellbar bei uns. Genau, ganz genau. In Deutschland ist die Gesetzeslage einfach diese, dass jemand, der als Flüchtling gilt und in Deutschland eingereist ist, keine Möglichkeit besitzt, für sich selbst zu sorgen, obwohl das viele Flüchtlinge in Deutschland auch tun wollen würden und wo sie auch das Know-how hätten. Es gibt mit Sicherheit viele, die vor allem, ich meine, Flüchtling ist ja kein dummer Affenmensch, der Laute von sich gibt oder so. Ich habe zum Teil auch die Vorstellung, mir scheint so, die Leute haben hier die Vorstellung, Flüchtling wird man, weil man zu doof ist, zu Hause Geld zu verdienen und sich in Deutschland durchschnorren will. Und da gibt es den schönen Spruch, no one chooses to become a refugee. Also so niemand sucht sich aus, Flüchtling zu sein. Das ist ja nicht ein Ausbildungsberuf. So, ich werde jetzt Diplomflüchtling und schnorre mich in Deutschland schön durch, weil ich es voll geil finde, mit 4 Leuten auf 10 Quadratmetern zu liegen und nichts zu tun zu haben. Ich habe da halt mit Leuten gesprochen, also und zwar regelmäßig, ne? Nicht irgendwie die Ausnahmen, die sprachen dann im guten Englisch mit ein und sagen, ja, also ich war hier Dekan, ich war Ingenieur. Oder was ich auch so geil fand, das war so ein Text, der fing an mit, also irgendwie eine WG aus einem Juristen, der eine Kanzlei mit angestellten Anwälten hatte, irgendwie ein Leitender Ingenieur einer Raffinerie und ein Chefarzt der Chirurgie, die zusammen, das waren Syrer, die irgendwo in Istanbul in einem Nähbetrieb arbeiten für so Hand gegen Koje und halt, dass sie was zu essen und ein Bett haben. Und so, das ist ja nicht, dass die Leute zu doof sind, was zu arbeiten, sondern sie werden immer döver, wenn sie nicht arbeiten können. Und wenn sie dann auch keine Sprachkurse und nichts kriegen, dann kann man sich prima so als Glatze hinstellen und sagen, ihr könnt kein Deutsch und arbeitet nicht. Man sagen kann, ja gut, die Hälfte der Glatzen auch nicht, das ist genauso. Aber irgendwie, dann gib ihnen halt einen Sprachkurs und lass sie hier ordentlich arbeiten. Ich hatte an meiner Schule einen Lehrer, der war Lateinlehrer, also Latein und Philosophie, glaube ich. an einer Gesamtschule in NRW. Also was so bei vielen Leuten immer schon so traurige Blicke aufkommen lässt, dass sie sagen, nur eine Gesamtschule und nur in NRW. Der Herr sprach 7 Sprachen fließend und ich glaube 10 oder so ein bisschen. Und war früher mal Dekan für irgendwie zuständig für historische Sprachen in Belgrad, gehörte nur leider zur falschen Bevölkerungsgruppe und kam als Flüchtling hierher und musste dann seine Sachen quasi nachholen, um hier an der Gesamtschule unterrichten zu dürfen. Das muss man halt auch bedenken. Da kann man da einen tollen Job haben. Wenn man hier rüberkommt als Flüchtling, hat man meist nicht seine Original-Uni-Unterlagen bei. Und das ist gerade ein bisschen schwierig, irgendwie an der Uni von Mosul oder so seine Unterlagen nachzufordern. Und dann wird man hier halt als leider dummer Asylant abgestempelt, der im Lager liegen muss. Und das ist halt auch, wo ich denke, ja toll, wir haben Fachkräftemangel und wir sagen den Fachkräften, geh mal schön in dein Bett, in deinem Zwinger hier, weil du bist leider zu doof. Und das ist irgendwie so von vorne bis hinten so eine Idee, wo man sich fragt, also hat da mal jemand genauer drüber nachgedacht? Oder wie wäre es mal mit Eignungstests, also ob jemand zum Beispiel ein leitender Ingenieur einer Raffinerie war oder nicht? Ich glaube, das kann anderer leitender Ingenieur einer Raffinerie halbwegs brauchbar abfragen. Und dann hätte man ja eine Einstufung. Ja, okay. Das Erkennen ist manchmal schwierig, siehe, ne? Man kann ja auch ein technischer Zeichner sein und einen Flughafen bauen, ne? Ja, genau. Ich glaube, dann ist mir echt lieber, also oder dann ist mir auch egal, ob das ein Syrer oder ein Deutscher ist, ne? Also das macht es nicht besser und nicht schlechter. Mir ist es egal, ob das ist in Berlin, nicht in Hamburg. Genau. Ja, ihr habt ja diese tolle Elbphilharmonie. Wann wird die eröffnet? mit Krähen, die jetzt unter Denkmalschutz gestellt werden, weil ja, die sind genau. Ja schon so lange da, ne? Wir kennen alle Posten. Genau. Nee, aber nochmal zum Flüchtlingsthema. Ja, also ich finde das beeindruckend. Findet das, ich sag mal, so vergleichbar mit unserer Mentalität, ist ja schwer zu vergleichen mit unserem ethischen Grundverständnis an der Bevölkerung. Nicht so gut. Also frag mal heute einen auf der Straße, wann er das letzte Mal echt gelitten hat. Da sagt er irgendwie, Topmodels ist ausgefallen oder ich habe im Aufzug festgesteckt. Ja, oder gestern, weil Müller so weit aus dem Tor war, ne? Genau, und die haben da jetzt vor 26 Jahren in Halabja, was wir uns ja auch angeguckt haben, hat die irakische Luftwaffe das Dorf mit Giftgas bombardiert und sie haben halt echt noch versucht, die Kurden auszulöschen. Das heißt, jeder, der so 40 ist, hat das noch echt präsent da. Vor ungefähr 20 Jahren sind sie noch von Saddam verfolgt worden. Seit 11 Jahren ungefähr bauen die erst ihr Land auf. Und ich glaube, dann ist auch das Verständnis für andere Flüchtlinge viel größer, wenn man selber zum Teil vor 5-6 Jahren erst wieder zurückgekommen ist. Wir hatten auch die Situation vor 3 Jahren, als ich da war, waren wir in so einer Shopping Mall und haben was zu essen gekauft. Und der Verkäufer sagt, hey, woher kommt ihr? Und wir haben gesagt, na, wir sind aus Deutschland. Sagt, hey, willkommen in meinem Land. Und der Freund, mit dem wir da waren, sagte, sag mal, wie lange wohnst du denn hier? Und der Kurde sagte, naja, ich war irgendwie eine Weile in den USA als Flüchtling, ich bin seit 3 Jahren hier. Und der deutsche Freund von uns sagte, ey, ich wohne seit 9 Jahren hier, also willkommen in meinem Land. Ne? Und da sah man halt auch, also es sind halt viele Flüchtlinge, die dahin zurückgehen. Und wenn man halt selber in einem anderen Land aufgenommen wurde und versorgt wurde und so weiter, dann ist, glaube ich, klar, dass man ein viel besseres Verständnis dafür hat, wie wichtig das ist. Und ich habe halt auch letztes Jahr war es erst, als ich im Camp Dommitz war, mit einem zuständigen Minister gesprochen, der da für diese Flüchtlingsangelegenheiten zuständig war und habe halt gesagt, okay, tolle Sache, aber so, warum macht ihr das? Also was ist der Grund? Warum nehmt ihr diese Flüchtlinge auf? Und der meinte, ja, irgendwo müssen sie ja hin. Sagt, ja, logisch. aber ist das die ganze Begründung? Sagte, klar, wo sollen sie denn hin? Hat doch aber bestimmt auch so, ich sage es mal so gedanklich, doch bestimmt auch im Hintergrund, schau mal in den Ländern, ich sag mal, wo die kurdische Bevölkerung hier ansässig ist, Syrien, sei es Kurdistan, die haben ja alle so, ich sag es mal, eine ähnliche Glaubensrichtung, die haben ein ähnliches Verhältnis zum Leben, das heißt, da gibt es keine großen Zerwürfnisse, wie man eine Familie führt, wie man heiratet. Ein paar Unterschiede, aber ich sage es mal, vergleichbar so wie zu Deutschland und Holland oder so vielleicht. Ja, genau. Also, dass es so ein paar Nuancen gibt, aber nicht den Riesenclash. Genau. Ja. Und jetzt sagt man, okay, eben haben wir es ja gesagt, komm, wir Deutschen, wir stellen uns natürlich ziemlich an, aber ich glaube, ich sage es mal, bei uns in Europa, wenn wir Flüchtlinge aus Frankreich, Spanien und Italien aufnehmen würden und Holland vielleicht auch noch, ne? Holland würden wir eher absaufen lassen, da bin ich mir sicher. Nein. Nee, aber das müsste doch eigentlich vergleichbar sein. Ich glaube, da wäre dann das Geschrei ja nicht so groß, weil, ach, man kennt die ja. Das waren ja schon lange Zeit Nachbarn. Komm, wir wissen auch, die haben es nicht so weit. Wenn es mir gut geht, können wir die mal eben Nein. Wir geben den Tritt, dass wir zurück sind. Ich glaube nicht. Ich muss ja dann leider widersprechen, denn okay. Wir in Europa sind sehr, sehr, sehr auf uns selbst fixiert. Und wir haben zum einen den Glauben schon längst verloren. Mhm. Die Frage des Glaubens und dem Festhalten an dem Glauben ist in solchen Ländern noch sehr elementar. Und ein Araber spricht grundsätzlich immer von seinen Brüdern und seinen Schwestern. Und er weiß, wenn er denn Moslem ist, was der Koran ihm vorschreibt. Und die gute Tat, einem Dritten zu helfen, einem Dritten zu ihn zu unterstützen in einer schwierigen Situation. Wir haben es oft genug erlebt, Enno, als wir an der Kreuzung standen und Kinder bettelnd, das waren selbst Flüchtlinge, Flüchtlingskinder, die bettelnd am Auto standen und unser Protokollofficer das Fenster runtermachte, nicht nur Wasser, sondern auch Geld herausgab für die Kinder. Das hat mich jedes Mal so stark beeindruckt und so stark, ich war fasziniert, weil es einfach ein normales Prozedere bei denen ist. Und wenn wir uns erinnern, Griechenland ist in eine Krise gestürzt und der Aufschrei war groß. Warum sollen wir den faulen Griechen jetzt aus der Misere helfen? Sind ja selber schuld. Seite Griechen. Ne? Genau. Seite Griechen, die gierig sind. Aber auch zu Nachbarländern, Polen und Deutschland, liegt ja auch nicht weit auseinander kulturell, würde ich sagen. Genau. Ey, und von mir aus, ich sitze hier in Berlin, ich kann fast rübergucken nach Polen. Und als ich glaube 2005 oder 2006 die Grenzen aufging, da hieß es, die Polen fallen ein, die Autos werden alle geklaut, kette die Fahrräder dreimal an. Das war ja echt, also das waren echt harte Headlines, die hier alle werden arbeitslos. In Zeitung waren, genau. Und da habe ich gesagt, hey, das ist nebenan, das sind nette, liebe Leute. Nein, die faulen Polen klauen uns das Land weg. Die waren dann jetzt auch schon die da. Rumänien, Bulgarien, die kommen und das sind irgendwie Hartz-IV-Schnorrer. Und dann gab es diese saugeile Studie, dass die meisten Bulgaren nicht nach Sachsen wollen, weil ihnen der Bildungsstand zu gering ist. Und das, guck mal, Autsch. Voll nicht zu den doofen Deutschen, die haben überhaupt keinen Bock drauf. Autsch, okay, ja. Aber ist gut. Aber nochmal zurück, also die Lage in diesem Flüchtlingscamp, die sieht da schon ein bisschen anders aus, aber das heißt, die Flüchtlingscamps, so wie man es, so wie Enno Heidmann und ich vielleicht kennen aus anderen Ländern, wo man noch war, sieht da anders aus. Als jetzt, ich sage es mal vergleichbar, vielleicht Flüchtlingscamp in Pakistan oder sowas, sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus wie das Flüchtlingscamp hier in Kurdistan. Wenn du sagst, komm, die dürfen das Lager verlassen, die dürfen sich Arbeit suchen, die können sich da bewegen, die werden, ich sage es mal überspitzt gesagt, auch freudig im Land aufgenommen. Auch wenn man sagt, es war doof, dass sie jetzt auch da sind, aber mein Gott, wo sollen sie hin? Das heißt, es ist kein allzu großer Druck, da jetzt wieder innerpolitisch zu sagen, oh, wir haben ein Flüchtlingsproblem. Nur ein kurzer Satz vor, ganz bezeichnend fand ich im Domitz-Camp bei Dohuk, da steht nicht Flüchtlingscamp, da steht Camp für syrische Neuankömmlinge. Okay. Ja. Es kommt darauf an, wie man es sagt, ne? Wie man die Leute begrüßt, okay? Man geht auch tatsächlich mit den Flüchtlingen ganz anders um. Natürlich ist es, also man kann jetzt nicht alle aus der Bevölkerung über einen Kamm scheren und sagen, die finden das jetzt toll, dass jetzt die Flüchtlinge kommen. Natürlich nicht. Aber man geht in gewisser Weise distanziert, aber auch respektvoll miteinander um. Und das ist auch ein Zeichen, was den Islam auch so ausmacht. Dieses respektvolle Umgehen miteinander. Und ich habe mich oftmals mit unserem Protokollofficer unterhalten, nachdem er vom Beten wiederkam, weil er sich zum Beispiel bei uns entschuldigt hat, weil er jetzt zum Beten gehen möchte. Dann sage ich, aber du brauchst dich jetzt nicht entschuldigen, weil du beten gehst. Und wofür hast du denn gebetet zum Beispiel? Und das sind so Sachen, die sehr weit gehen. Also das geht nicht um persönliche Belange, sondern es geht um die Allgemeinheit. Es geht um das Wohlergehen der Familie, der Freunde und des Volkes, wie auch immer. Und dazu gehören natürlich auch die Brüder und Schwestern aus den Nachbarländern, weil das sind ja genauso Moslems, das sind genauso Gläubige, die ja zum Beten gehen und an Allah glauben. Und ich bin da immer wieder fasziniert, wie die miteinander umgehen und dieses aus dem Camp herausgehen und anerkannt sein, ist eine Sache, das kennen wir hier zum Beispiel gar nicht. In Deutschland, wenn es jetzt in deiner Stadt heißt, die Stadt baut jetzt ein Flüchtlingscamp auf, ein Containerdorf für 150 Neuankömmlinge, dann heißt es gleich wieder, aber nicht bei mir im Stadtteil. Überfremdung. Hier in Berlin ja das Beispiel 5 Familien aus Syrien, die ankamen. Und ich denke, Familien würde ich immer noch denken, wenn die halbwegs komplett ankommen, dürften das Friedlichste sein, was man irgendwie an Menschen findet, weil die sind froh, dass sie mit ihren Kindern oder oftmals Babys ihre Ruhe haben. Auf jeden Fall. Da geht es jetzt nicht um irgendwie, wir nehmen hier 5 Dschihadisten auf, die gerade noch Leute abmurksen wollten oder so, sondern um echt liebe, nette Menschen, was hier halt in, also weiter östlich in Berlin war und wo dann ja wirklich hunderte Anwohner demonstriert haben, wo die dann Polizeischutz hatten, wo irgendwie ein paar hundert quasi für sie Demonstranten und so weiter waren. Deshalb, wir reden hier von 20 Leuten, die in eine 4-Millionen-Stadt kommen und die brauchen eine Hundertschaft Polizei, damit die in ihre Wohnung gehen können. Aber also wie lächerlich ist denn die Angst hier? Jetzt stell dir mal die Situation vor, wir würden flüchten aus einem Kriegsgebiet. Ich habe zum Beispiel mit syrischen Flüchtlingen gesprochen, wo die Mutter ihr 5-jähriges, ihr 1,5-jähriges Baby verloren hat bei einem Bombenangriff. Die würde jetzt nach Deutschland kommen und würde jetzt wieder vertrieben werden. Für die bricht doch eine Welt zusammen. Die geht in ein Land, in dem sie glaubt und in dem sie hofft, in gewisser Art und Weise Frieden zu finden, wo sie Ruhe zur Ruhe kommt. Und dann steigt sie aus dem Flieger und ist wieder vertrieben in einem nach ihrer Auffassung demokratischen Staat. Was für ein Armutszeugnis ist das eigentlich, was wir hier vielen Leuten bieten? In Hamburg ist das nicht anders mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Mhm. Warum kann man diesen Menschen, die vertrieben wurden, die Leid und Elend erlebt haben, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um in ein Land zu kommen, wo sie einfach mal durchatmen können? Viele von denen wollen ja gar nicht auf Dauer hier bleiben. Die sagen, ich möchte einfach nur mal durchatmen. Ich möchte einfach nur mal kurz ankommen. Und dieses Ankommen kennen auch wir Deutsche, wenn wir, warum auch immer, beruflich hin und her reisen müssen. Dieses Ankommen, ein Haus zu haben, Freunde zu haben, ein soziales Umfeld zu haben. Warum schaffen wir das nicht, diesen Menschen auch zu bieten? Und das ist, so wie du das schon sagst, es geht hier nicht um Millionen, es geht um eine Handvoll. Wenn es nur 1500 oder 5000 sind, ist das im Verhältnis zur Einwohnerzahl, ist das doch nichts. Ja, und ich denke, wir stehen nochmal ganz speziell in der Verantwortung. Wir gehören zu den Top 3 Rüstungsexporteuren der Welt. Kriege gibt's ohne Rüstungsexporte nicht. Und dann würde ich mal sagen, wie viele Krisengebiete auf der Welt hätten wir so gut ausgestattet, ohne Heckler und Koch und ohne Rheinmetall und so weiter und ohne irgendwie die tollen G3-Fabriken mit nochmal extra Seriennummernblöcken in Saudi-Arabien und so weiter. Die Gewinne, die da eingefahren werden, also wir reden hier von ungefähr 200.000 Menschen in Deutschland, die direkt von den Rüstungsgütern abhängen und die ihren Wohlstand darauf begründen und ihre Häuschen, die sie bauen und so weiter, denkt, ja, habt doch euren Wohlstand, aber habt mal im Kopf, dass wegen euch Menschen sterben. Und zwar nicht rein theoretisch, sondern ein Großteil von Maschinengewehren werden sicherlich nicht von Sportschützen benutzt. Und dementsprechend, wenn wir hier einen großen Teil von dem, was wir hier im Leben haben und warum es uns so gut geht, darauf begründen, dass andere Leute mit diesen Waffen umgebracht werden und wir Flüchtlinge damit erzeugen und denen sagen wir dann, sorry, ey, aber 20 Flüchtlinge können wir uns echt nicht leisten. Wir müssen gerade die Kohle zählen, weil wir Kugeln verkauft haben, um deinem Nachbar die Rübe wegballern zu lassen. Dann ist das auch schon eine ganz schön eklige Form von irgendwie sich über andere Leute stellen. Und das haben andere Länder nicht, dass sie in so einer wirren Verantwortung stehen. Und auch dieses Giftgasprogramm bei Saddam, das war nun mal deutsche Firmen. Das war irgendwie Kolb, da war Hochtief dran beteiligt und da war Mercedes dran beteiligt und so weiter, die alle nicht wussten, dass wenn man ein Laster nimmt, eine Raketenabschussrampe drauf, eine Rakete drauf und Giftgas rein, dass das eine Giftgasrakete ergibt. Das haben die echt nicht gewusst. Das hat ihnen niemand vorher erzählt und deswegen konnten sie da gar nichts für. Herr Kolb hat ja auch sein Bundesverdienstkreuz bekommen, wahrscheinlich verdientermaßen, weil keine Ahnung, ab wie viel Toten man das kriegt oder so. Und das finde ich halt so übel. Also im Prinzip könnte man an die Arbeitsplätze mal schreiben, wenn man mal eine große Statistik macht. Im Durchschnitt hat ein deutscher Rüstungsarbeitsplatz, keine Ahnung, 1000 Leute auf dem Gewissen oder so. Und das finde ich auch so spannend, wenn ich mit Leuten spreche, die in Rüstungsbetrieben arbeiten. Also die arbeiten ja nie in Rüstungsbetrieben. RDS macht ja keine Rüstung. DuPont macht ja keine Rüstung. Rheinmetall macht ja keine Rüstung. Das machen immer nur die anderen. Und wenn ich da mit Leuten spreche und sage, hey, du arbeitest doch selber in einem Rüstungsbetrieb. Naja, ich mach aber nur und ich bohr ja nur hier das Loch und ich schraub ja nur hier die Schraube und ich mach ja nur, aber ich hab doch damit nichts zu tun. Und da denke ich mir auch, Leute, kommt mal klar, ihr habt euren Job, weil da Leute sterben, also nehmt auch die Flüchtlinge auf, die ihr produziert, ganz einfach. Kann man so sagen. Ja. Doch, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen, ja. Eine gewisse Verantwortung muss man übernehmen. Und ich glaube, hier in Kurdistan hat man das wahrscheinlich gesehen, auch wenn das nicht in der Verantwortung direkt liegt, aber man nimmt Flüchtlinge auf, weil wo sollen sie anders hin? Und ja, ich habe auch gerade eine Fahne verloren, weil das hat mich doch beeindruckt. Doch, das stimmt schon. Da kann ich dir schon zustimmen. Da fehlen auch ein paar andere Firmen in der Auflistung. Mhm. Auch Rode und Schwarz und Gamma natürlich. Ja, genau. Im Bereich, ne? Auch Siemens, was die an Abhörequipment um die Welt schicken. Also wo sie auch direkt niemanden mit umbringen oder so. Aber wenn ich, sagen wir mal, irgendwelchen Regime Equipment gebe, mit dem sie ihre Gegner abhören, dann habe ich da auch ein bisschen was mit zu tun. Also so. Zieht sich ja elendig weiter. Also die Liste ist echt böse lang. Es gibt so ein Buch, das ist inzwischen schon älter, das heißt Exporteure des Todes. Aber da gibt es sicherlich aktuelle, wo auch mal jemand sich die Mühe gemacht hat, sowas wirklich mal schön aufzulisten. Vor allem auch mit Firmenbeteiligungen und so weiter. Und diese ganzen wirren Geflechte, das wird ja richtig spannend hinten dran, wie auch, sagen wir mal, seriöse Unternehmen oder so, denen man gar nicht zutrauen würde, dann über drei Ebenen auf einmal doch mit drin hängen. Okay, aber ich sag jetzt mal nochmal kurz an NO2. NO Heidmann, du hast ja auch ein Auge dafür, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass du jetzt bei den Peschmerga zum Beispiel G36 gesehen haben solltest, oder? Nein. Okay. Was uns auf jeden Fall amüsiert hat, war die Begegnung in Kirkuk mit einem General, der den Dragunov getragen hat. Oh. Was eigentlich totaler Scharfschützengewehr. Ja, genau. Was totaler Quatsch ist, denn normalerweise hat ein General oder ein Offizier in einer bestimmten Position seine Guards um sich und er trägt maximal eine Faustwaffe, eine Pistole bei sich. Oder ein Säbel. Aber er war so stolz. Also das Holz von der Schulterstütze war frisch geölt und er trug seine Dragunov bei sich. Da fuhr, also das ging gar nicht anders. Das war ganz witzig. Nein, also das waren alles Waffen und Waffensysteme aus russischer Produktion, / chinesischer Produktion. Man konnte es ja jetzt Österreich. Ja, genau, die Pistolen. Das war eine Glock 17, Glock 19. Glock 19. Erzähl du mal. Ja. Das war so. Naja, das war sehr lustig. Also die Situation war wieder so komisch. Mit Waffen geht man da anders um. Der eine ging zum Klo und legte halt sein Phobosholz, also schön israelischen Holz, da mit einer Knarre hin. Und ich habe nur so eine Ecke gesehen und meinte, hey, ist das eine P99, also deutsche Produktion, wäre ja spannend. Und dann ging NO2 und sagte, hey, was ist denn das für eine Waffe? Und die wurde ihm einfach in die Hand gedrückt. Hier, keine Ahnung, guck mal. Also so gar keine Scheu, nimm das Ding raus und guck dir halt an, aber Vorsicht, ist geladen, ne? Nicht, dass der General erschießt oder so. Und dann haben wir die halt angeguckt, haben gesagt, ja, ist eine Glock aus Österreich. Dann fing es noch etwas an mit Erklären. Also ich meine, es gab so gewisse Sprachbarrieren immer wieder, weil halt Englisch sozusagen die Transfersprache war. Und das dann zum Teil aber schwierig war, wenn die Leute halt auch nicht so gut Englisch sprachen, zum Teil, und der Dolmetscher gerade nicht da war. Und dann ging's los mit Aufmalen. Hier ist Deutschland, da ist Polen, da ist Österreich, da, wo die komischen Leute herkommen. Genau. Und das war so ein bisschen obskur, weil wir gerade niemanden hatten, der übersetzen konnte, weil der halt gerade auf dem Klo war und dann so hin und her versucht haben zu erklären, wo die Waffe herkam. Aber unterm Strich hieß es, ist aber eine gute Waffe, wunderbar. Aber das waren also definitiv Glocks. Und ich habe heute erst ein Bild gesehen von Peschmerga Special Forces, also so ähnlich wie wir die getroffen haben, nur aus einer anderen Gegend. Und die hatten, war aber ein kleines Bild, das war nicht gut zu erkennen. Auf den ersten Blick hätte ich gesagt, eine MP5A4, also eine Heckler und Koch Waffe, aber das Bild, wie gesagt, ist nicht präzise. Es könnte auch eine chinesische, eine Norinco Typ 56 sein, was im Prinzip ein Klon davon ist. Und das könnte man sich schon eher vorstellen, weil China über Russland dahin so in etwa könnte die Nummer funktionieren. Ja. Sagen wir mal, dazu bräuchte man bessere Bilder, aber sagen wir richtig deutsche Waffen, nicht amerikanische. Also zum Teil eine Browning 02, also ein Kaliber 50 Scharfschützengewehr, tritt vereinzelt mal auf, aber eher im Süden, so bei Kirkuk oder so, wo die Amis abgezogen sind und wo es dann offensichtlich so ein kleines... M4, genau, M4 Karabiner, M16, außer als wir zum Klo gegangen sind und da lag noch ein M4 rum. So, sorry, einer hat seine M4 vergessen. Oh, sorry, nehmen wir mit. Das okay. ist halt, man gewöhnt sich dran, aber man merkt, das ist da halt zum Teil ein bisschen anders. Da stellen sich doch die Haare auf, oder, Enno? Naja, es ist so, ich glaube, die wissen ja, dass wir schon keinen Blödsinn mitmachen, aber sagen wir mal so, den durchschnittlichen deutschen Menschen ist es halt ein bisschen ungewohnt. Für die Leute da ist, halt, ist es halt was anderes. Ungewohnter Alltagsgegenstand, okay. Ja. Du hast gerade was gesagt, wo ich sagte, oh, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Sprache in dem Land. Durrani. Durrani ist eine dem Persisch verwandte Sprache, auch von der Schrift her, gehört zu den wenigen Sprachen, bei denen Google sagt, kenne ich nicht. also Google Translator sagt, ich glaube, das ist Persisch, aber ich verstehe kein Wort. Und das ist eine Sprache, die das ist sehr schwierig. Ich habe mal versucht, die in Berlin zu lernen. Und die Sprachschule, die einzige, die es anbietet, sagte, wenn 4 Leute zum Termin kommen, dann machen wir es. Dann sagt, sorry, seit einem Jahr kriegen wir keine 4 Leute zusammen. Das ist eine Sprache, die, sagen wir, im Großteil im Nordirak gesprochen wird. Allerdings, wenn es so Richtung wirklich iranische Grenze geht, in Sulmania und so, wird ein bisschen wohl ein anderer Dialekt gesprochen. Auch, ich weiß nicht, ob es ein anderer Dialekt oder eine andere Sprache ist. Da sind die persischen Verwandten sehr stark. Genau. Und in der Türkei wird Kurdmanschi gesprochen. Das ist das, was man so allgemein als Kurdisch auch eher bezeichnet, was sehr, sehr verbreitet ist, wo man auch VHS-Kurse und so zu kriegt. Insgesamt gibt es so, ich glaube, im Groben, wenn ich es richtig verstanden habe, weil da ich diese Sprachen selber nicht spreche, ist das immer schwer zu bewerten, dass es so 4 bis 5 echt unterschiedliche Sprachen gibt und dann halt etliche Dialekte und so weiter. Okay. Das heißt, die Verständigung, hast du eben gesagt, von euch gesehen, ist eigentlich in deren Landessprache unmöglich. Ihr sprecht Englisch, ihr habt einen Translator dabei, der euch das übersetzt in deren Sprache und auf ihr zurück. Und okay, das heißt, auch mit den syrischen Flüchtlingen gibt es eine Sprache, mit dem die eigentlich reden können. Englisch oft. Okay. Ja, also Englisch oder halt mit dem Translator, Arabisch, also auch die Flüchtlinge. Also so, oder eine der arabischen Dialekte, Arten oder wie auch immer. Gibt es dann natürlich auch, die da gesprochen werden. Und das war ganz gut, die Sprachen, also der Übersetzer sprach das dort verbreitete Arabisch irgendwie und zusätzlich eben Surani. Und eins von beiden ging dann eigentlich immer. Wobei es natürlich immer doof ist, wenn er übersetzt und wir dann auch nicht als Native Speaker da sprechen. Also sagen wir, die Information kommt schon rüber, aber die Nuancen von irgendwelchen Erzählungen gehen halt total verloren. Okay. Ja, spannend. Ich wollte auch mal Arabisch lernen, weil ich selber mal da unterwegs war. Und ich habe ähnlich wie ihr auch keinen gefunden, der mir einen Kurs anbieten konnte, wo ich mal Arabisch lernen konnte. Ja. Ich war einige Zeit in Saudi-Arabien und Englisch geht auch. Ja. Okay. Ja, interessant. Ich denke mal, da haben wir so einige Eindrücke zusammen auf jeden Fall. Wir haben alles, ich hoffe mal, gar nichts vergessen, wir haben alles umrissen. Wir haben umrissen, was sie da gemacht hat, was sie erlebt hat, was so die Voraussetzungen sind, was das Land getroffen hat. Eigentlich haben wir so gut wie alles besprochen, oder? Ich glaube schon. Oder fällt euch noch was ein, wo wir sagen, oh, da muss ich noch unbedingt was drüber erzählen, außer dass ihr das deutsche Spiel da gesehen habt im deutschen Hof. Und ja, also ich glaube, wenn jetzt noch Zuhörer dabei sind, die einfach in die Tiefe gehen wollen, können wir es, glaube ich, auch beide nur anbieten, dass wir gezielt angeschrieben werden, dass wir vielleicht nochmal gezielt in Gespräche reingehen. Alles andere würde, glaube ich, jetzt zu weit in die Tiefe gehen und das Ganze in den Rahmen sprengen. Weil jetzt haben wir schon die magische Grenze von einer Stunde überschritten um 18 Minuten. Ich habe meistens die magische Grenze von einer Stunde bei meinem Podcast, weil da wird es für die Zuhörer meistens auch anstrengend, aber ich denke, bei dem Thema hoffe ich mal, sind bleiben viele lange dabei bis jetzt und haben dazu gehört und auch, ich kann mich fürs Angebot bedanken, auch, dass ihr das weitergeben wollt, wenn also meine Zuhörer hier, unsere Zuhörer noch vielleicht noch Fragen haben sollten unter ennolenze.de oder bei Enno Heidmann, ich glaube unter blogtalenz.de kann man euch immer erreichen. Ich hab selber festgestellt, ich schreibe euch einfach mal an und frage, ob ihr Bock habt auf einen Podcast und schon seid ihr dabei. Finde ich klasse von euch, finde ich ja. Super. Immer. Finde ich klasse, ihr seid dufte Typen da, das finde ich super. Das müssen wir. Wann ist die nächste Reise geplant für euch nach Kurdistan oder habt ihr schon die Unabhängigkeitsfeier. Die Unabhängigkeit. Also ich habe bereits eine Einladung zur Unabhängigkeitsfeier bekommen, auf der das Datum aber halt noch nicht klar ist. Okay, interessant. Also ich muss an dieser Stelle mal gleich mal eins vorweg sagen, dadurch, dass ich die erste Reise überhaupt mit Enno gemacht habe, danke Enno, ganz offiziell, das war wirklich eine sehr entspannte Geschichte. Ich mache das gerne wieder und ey, Enno und Lenze und Partner. Das müsste quasi als Synonym demnächst verwendet werden. Und wenn ihr noch einen Podcaster braucht, dann wisst ihr gar, wen ihr ansprechen sollte. Nicht mich. Wir rufen dich sofort an. Verdammt. Interessant. Nee, super. Ich hab mich gefreut, dass ihr über eine Stunde bereit gestanden habt, mal ein bisschen drüber zu erzählen und auch mal über den Tellerrand zu berichten für meine Zuhörer. Nerds sind ja meistens interessiert, auch mal was anderes zu lernen. Sehr wissbegierig und bei Fragen einfach Lenzer und Partner fragen oder hier beim Nerdphone kurz anträgern. Ich kann euch auch gerne Kontaktdaten weitergeben. Dann könnt ihr selber mal anträgern oder einfach mal anträgern, ob ihr mit denen sprechen wollt. Denke ich mal, wird kein allzu großes Problem sein. Nö, immer her mit. Immer her damit. Auch alle angeschlossenen Sendeanstalten, wenn ihr Informationsmaterial braucht, die beiden waren lange da. Es gibt viel, viel, viel, viel Material, was die beiden zur Verfügung stellen könnten. Nach einem Gespräch ja mal gerne. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr die Zeit gefunden habt, am 1. Juli 2014 im Nerdfone 79 mit dabei zu sein. Ich verabschiede mich. Ich bin Pascal Kurschilken und dabei hatte ich Enno Lenze und Enno Heidmann. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö. Tschüss. Tschüss.